Briefkopf leer, kein Ansprechpartner. Telefon verstummt, kein Justizbahner. Aktenzeichen bricht, Format zu schief. Die Wahrheit flüstert, hier stimmt was nicht. Unterschrift gedruckt, kein Siegel da. Tinte wechselt, Farben, Spuren klar. Papier so dünn, kein Wasserzeichen. Die Fälschung will sich selbst erweichen. Layout stolpert, Zeilen krumm. Schrifttyp tanzt, der Rhythmus stumm. Umschlag fremd, von Hand beschriftet. Poststempel falsch, der Code verschüttet. Wir sind CIA, trainiert im Licht. Enttarnen Fälschung, 10 Minuten, dann bricht. Bankverbindung führt ins Ausland fort. Kein Justizkonto, nur Betrugsort. Papier spricht nicht, doch wir hören es schreien. Ich bin nicht echt, ich bin nur Schein. Mit Forensik, Tinte, Licht und Blick zerlegen wir den Täuschungstrick. Frist so kurz, nur 3-5 Tage. Gericht setzt länger, keine Frage. Sprache bricht, die Worte roh. Kein juristisches Niveau. Free Mail Rausch, kein Nachos, die Stay. Wir sind bereit, alle Muster, keine Zeit. Briefkopf, Tinte, Siegelbank. CIA enttarnt den falschen Klang. Wir sind CIA,